Umberto Eco, der Name der Rose. Hörspiel in 4 Folgen nach der deutschen Übersetzung von Burkhard Kröver. Hörspielfassung Richard Hay. Musik Peter Zwetkow. 4. Folge. Die Kraft von 1000 Skorpionen. Nein, so war es nicht. Aber wie war es dann? Wollte ich nicht erhellen, was damals vor so langer Zeit geschehen ist? Aber es bleibt dunkel. Mich verwirrt mein eigener Bericht. Wahrhaftig, bevor ich zum Schluss komme, sollte ich mich noch einmal vergewissern, dass ich bis jetzt keinen Fehler gemacht habe. Also ein geschwätziger Greis, ordne deine Gedanken. Prüfe, was du aufschreiben wolltest und ob du es aufgeschrieben hast. William von Baskerville, mein Meister. Und ich, Novize, unterwegs mit ihm. Ach, war ich jung und ahnungslos damals. In dieser prächtigen Abtei eingetroffen. Ja. Und dort meine Liebe. Meine Sünde. Dies Mädchen. Und mein Meister. Zwischen den Delegationen. Zwischen seinen Freunden und Mitbrüdern, den Minoriten, den Franziskanern. Und dem Inquisitor des Papstes aus Avignon mit seiner Delegation. Man sollte doch zugleich im Auftrag des Abtes herausfinden, warum 3 Mönche gewaltsam gestorben sind, so schrecklich gestorben. Ah ja, hier steht's. Steht alles da. Die Bibliothek, die keiner betreten darf. Wo steht, dass wir es trotzdem taten? Oh ja, hier. Pergament und Pergament. Ich vergesse nicht nur, was ich aufschreiben wollte, ich vergesse auch, was ich aufgeschrieben habe. Finis Africae, das geheime, unzugängliche Zentrum der Bibliothek hinter dem Spiegel. Der 1. und das 7. der 4, so heißt es in der Inschrift über dem Spiegel. Aber wir wissen nicht, was es bedeutet. Sehr gut. Wahrhaftig, ich habe sogar vergessen, wie gut meine Erinnerung sein kann. Das Buch, das wir suchen, alles hängt mit diesem verschwundenen Buch zusammen. Wird das deutlich? Ich hoffe. Aber wie war das nun mit den 3 Mädchen? Beringa, Gehilfe des Bibliothekars Malachias. Eingeweiht in die Geheimnisse der Bibliothek, wird von abscheulicher, fleischlicher Begierde für Adelmus, den Miniaturenmaler, ergriffen und verspricht Adelmus, dem Wissbegierigen, dass er ihm die Geheimnisse der Bibliothek enthüllen werde, wenn Adelmus ihm zu Willen sei. Ja, er hat Adelmus schon zugeflüstert, wie man in Finis Africae eindringt. Dabei hat Venantius, Übersetzer aus dem Griechischen, die beiden belauscht. Adel muss voller Entsetzen über seine Verstrickung in verbotene fleischliche wie geistige Lüste, stürzt sich von der Klostermauer hinunter in Eis und Schnee des Abgrundes. Venantius wird tot im Bottich mit Schweineblut gefunden. Und Berengar liegt ertrunken oder ertränkt im Badehaus. Alle mit schwarz gefärbten Fingern an der rechten Hand und schwarzer Zunge. Aber das Buch, das Berengar gestohlen hat, bleibt verschwunden. Und Bruder Severin, Botanicus, dem vor vielen Jahren ein fremdes, hochgefährliches Gift abhanden kam, wir haben noch mit ihm gesprochen, mein Meister und ich, bevor er... Während die beiden Delegationen im Kapitelsaal brüderlich über die Armut Christi diskutierten... Nein, aber du vergleichst unseren Herrn Jesus mit einem korrupten Prälaten an deinem Hof! Du hoffst mich! Aber dann... Als der Inquisitor sich plötzlich erhob... Ein schwerwiegendes Ereignis zwingt uns jetzt, unsere Arbeit abzubrechen, mit Erlaubnis des Abtes. Severin lag in seinem völlig verwüsteten Laboratorium zwischen zerrissenen Büchern und in Scherben von Glas und Tongefäßen in einem Meer von Blut mit zerschmettertem Schädel. Und zwei Bogenschützen hielten den Zellerar fest, der sich heftig wehrte. Ich war's nicht! Der Anschein spricht gegen mich, aber glaubt mir, Severin war schon tot, als ich hereinkam! Ich war's nicht! Ich war's nicht! Remigius von Varagini, so heißt du doch, oder? Ich habe dich aufgrund anderer Beschuldigungen und um einen anderen Verdacht zu erhärten durch meine Männer suchen lassen. Jetzt sehe ich, dass ich richtig gehandelt habe, wenn auch leider zu spät. Hochwürden, Herr Abt, ich fühle mich fast ein wenig mitverantwortlich für dieses Verbrechen, denn seit heute Morgen wusste ich, dass dieser Mann zu verhaften ist nach allem, was jene andere Elende mir heute Nacht enthüllt hatte. Aber ihr wisst ja selbst, wir waren von anderen Pflichten in Anspruch genommen. Sie, Azon, wer da finster im Gedränge auftaucht. Malachias, schwöre, und ich werde aufhören. Ich werde nichts gegen dich tun. Sieh, wie der Inquisitor lächelt dazu. Bruder William, ich bin gleich nach euch hereingekommen, als der Raum noch halb leer war. Und da war Malachias nicht da. Er wird später gekommen sein, Benno. Nein, ich stand an der Tür. Ich habe alle gesehen, die hereinkamen. Ich sage euch, Malachias war schon drinnen. Vorher. Wann? Vorher? Bevor der Zellerar hereinkam. Ich kann es nicht beschwören, aber ich glaube, er trat dort hinter dem Vorhang hervor, als es hier von Neugierigen wimmelte. Willst du damit andeuten, dass Malachias Severin umgebracht hat und sich dort versteckte, als der Zellerar kam? Oder dass er von dort aus miterlebt hat, was geschehen ist. Warum sonst hätte ihn der Zellerar angefleht, nichts gegen ihn zu tun? Dann werde er auch nichts gegen ihn tun. Mag sein, aber jetzt suche ich ein Buch. Und es muss noch hier sein, denn weder der Zellerar noch Malachias haben es fortgetragen. William wusste aus meinem Bericht, dass Benno Bescheid wusste und jetzt brauchte er Hilfe. Er ging zum Abt, der traurig vor Severins Leichnam stand. Bruder William, ihr seid zu spät gekommen. Wieder einmal zu spät. Und bat ihn, alle hinauszuschicken, damit der Tatort genau untersucht werden könnte. Wieder einmal. Der Abt entsprach der Bitte und ging selber hinaus, nicht ohne William skeptisch anzusehen. Malachias schob allerlei durchsichtige Gründe vor, um bleiben zu dürfen. Doch William wies ihn kühl darauf hin, dies sei nicht die Bibliothek und folglich könne er hier keine Sonderrechte beanspruchen. Sobald wir allein waren, räumte er einen der Tische frei und hieß mich, ihm die Bücher aus Severins Sammlung eins nach dem anderen zu bringen. Es war eine kleine Sammlung, verglichen mit der immensen im Labyrinth. aber es handelte sich wohl um Dutzende von Bänden verschiedener Größe und Form, die vorher in schönster Ordnung auf den Regalen gestanden hatten und nun in wüster Unordnung auf dem Boden lagen, vermischt mit anderen Gegenständen, zerwühlt von den hastigen Händen des Zelerars, nicht weniger auch zerrissen, als hätte Remigius nicht ein Buch gesucht, sondern etwas zwischen den Seiten eines Buches. Manche waren regelrecht zerfetzt und aus dem Einband gerissen. Sie alle zusammenzusuchen, rasch zu prüfen und auf den Tisch zu stapeln, war eine mühsame Arbeit, die zudem schnell erledigt werden musste, denn der Abt hatte uns nicht allzu viel Zeit gelassen. Bald würden die Mönche kommen, um den Leichnam zu waschen und für das Begräbnis herzurichten. Auch galt es, in alle Winkel zu schauen, unter die Tische, hinter die Wandregale und Schränke, ob uns nicht etwas entgangen war. William wollte nicht, dass Benno mit dabei half. Er erlaubte ihm nur, die Tür zu bewachen. Denn trotz Anweisungen des Abtes drängten immer noch viele von draußen herein. Knechte, die von der schrecklichen Nachricht gehört hatten. Mönche, die ihren toten Mitbruder beweinten. Novizen mit Wasserbecken und weißen Laken. Der Plant ist Libritres. Verdammt nochmal, das ist es auch nicht. Thesaurus Herbarum. Wir suchen ein griechisches Buch. Vielleicht dieses. Dummkopf, das ist Arabisch. Roger Bacon hatte vollkommen recht. Die erste Pflicht des Studenten ist das Studium der Sprache. Aber Arabisch könnt ihr doch auch nicht. Ja, aber ich sehe wenigstens, dass es Arabisch ist. Es waren viele Bücher. Und dazu kamen noch Hefte, Rollen mit Plänen des Himmelsgewölbes, Kataloge seltener Pflanzen. Wir arbeiteten lange, untersuchten jeden Winkel des Laboratoriums. William drehte sogar mit großer Kaltblütigkeit den Körper des Toten zur Seite, um nachzusehen, ob vielleicht etwas darunter lag, und fasste ihm in die Kutte. Nichts. Es muss aber da sein. Severin hatte sich hier mit einem Buch eingeschlossen. Der Zelerar hatte es nicht. Vielleicht trug er es unter der Kutte. Nein, das Buch, das ich neulich unter dem Tisch des Venantius sah, war ziemlich groß. Wir hätten es bemerkt. Wie war es eingebunden? Ich weiß nicht. Es lag aufgeschlagen auf dem Regal und ich habe es nur ein paar Sekunden lang gesehen. Gerade lange genug, um zu erkennen, dass es griechisch war. Griechisch, ja. Wenn auch die paar Textzeilen, die ich überfliegen konnte, sie erinnerten mich, ich weiß nicht mehr woran. Und sonst erinnere ich mich an nichts. Überlegen wir weiter. Der Zelerar hatte es nicht und Malachias auch nicht. Bestimmt nicht. Wenn das Buch also nicht in diesem Raum ist, muss vor Malachias und dem Zelerar noch jemand anders hier eingedrungen sein. Jemand, der ebenso dringend das Buch haben will wie wir. Eine dritte Person, die Severin erschlagen hat? Zu viele Personen. Bleibt nur Benno. Ich bin kein Mörder. Niemand ist einer, bevor er den ersten Mord begeht. Aber das Buch hättest du schon gern, was? Zugegeben. Armer Severin, auch dich und deine Gifte hatte ich im Verdacht. Und du warst auf ein verborgenes Gift gefasst, sonst hättest du nicht deine Handschuhe angezogen. Du fürchtetest deine Gefahr aus der Erde und sie traf dich vom Himmelsgewölbe. Warum mag der Mörder ausgerechnet dieses Modell des Himmelsgewölbes und der Sternenbahnen als Mordwaffe benutzt haben? Es war gerade zur Hand. Kann sein, aber es waren auch andere Dinge zur Hand. Krüge, Gartengeräte. Wirklich ein Musterbeispiel feinster Metallkunst und gelehrter Astronomie. Jetzt ist es ruiniert. Heiliger Himmel! Was ist? Und es ward geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne. Die vierte Posaune. In der Tat. Erst Eis, dann Blut, dann Wasser und jetzt die Sterne. Aber wenn das so ist, dann müssen wir alles neu bedenken. Der Mörder hat nicht aus Geratewohl zugeschlagen, sondern einen Plan verfolgt. Aber ist sowas möglich? Ist es vorstellbar, dass einer nur tötet, wenn er dabei nach dem Muster der apokalyptischen Prophezeiungen vorgehen kann? Gibt es so ein teuflisches Hirn? Was verkündet die fünfte Posaune? Viele weitere Übel. Aus dem Brunnen steigt der Rauch des Ofens auf und aus dem Rauch kommen Heuschrecken, um die Menschen zu quälen mit Stacheln wie von Skorpionen. Und die Heuschrecken sehen wie Kriegsrosse aus und haben goldene Kronen und Zähne wie Löwen. Aber versteigen wir uns nicht in Fantastereien. Warum hat Severin Lederhandschuhe an? Ist irgendetwas am Einband des Buches? Das Gift, an dem Beringer und Venantius gestorben sind? Aber das Gift muss doch durch den Mund in den Körper, wie wir gesehen haben. Immerhin, wir wissen, dieses mysteriöse Buch muss mit Handschuhen angefasst werden. Das gilt auch für dich, Benno, falls du es findest, was ich hoffe. Und da du so hilfsbereit bist, kannst du dich gleich mal nützlich machen. Geh ins Skriptorium und achte genau auf Malachias. Lass ihn nicht aus den Augen. Wird gemacht. Und wir? Hier ist nichts mehr zu tun für uns, Adson. Im Moment. Gehen wir zurück in den Saal. Hören wir, was der Inquisitor mit Remigius vorhat. Vielleicht bringt uns das weiter. Adson, denk noch mal nach. Wie hatte Severin das Buch genannt? Er sagte, es sei ein Buch, das er nicht kenne. Ein griechisches Buch. Nein, jetzt erinnere ich mich. Er sagte, ein seltsames Buch. Aber für einen Gelehrten wie Severin ist ein griechisches Buch kein seltsames Buch. Auch wenn er kein Griechisch versteht, denn in jedem Fall kennt er die Schrift. Er würde nicht einmal ein arabisches Buch als seltsam bezeichnen. Und was sollte auch ein arabisches Buch in Severins Laboratorium? Aber warum hat er es dann seltsam genannt? Eben das ist die Frage. Es muss irgendwie ungewöhnlich gewesen sein. Zumindest für ihn, der schließlich Botanikus war und nicht Bibliothekar. Warte mal. In Bibliotheken kommt es bisweilen vor, dass mehrere alte Handschriften einfach zusammengebunden werden, sodass in einem Band dann ganz verschiedene Texte enthalten sind. Zum Beispiel ein griechischer, ein aramäischer... Und ein arabischer. Du Hornochse! Zurück, Holz, komm von deinem Teutonen, Ignorant! Du hast nur die ersten Seiten geprüft und nicht den Rest. Aber Meister... Ihr wart es doch, der die Seiten geprüft hat. Ich hatte sie euch gezeigt und ihr habt gesagt, das sei arabisch und nicht griechisch. Ja, du hast ja recht. Ich bin der Hornochse. Los, schneller. Deshalb hat Benno gelacht. Deshalb stieß William noch hervor. Keuchend erreichten wir das Hospital und hatten Mühe, hineinzukommen. Denn die Novizen trugen gerade den Leichnam heraus. Dreimal durchwühlten wir den Bücherhaufen. Vergeblich. Die arabische Handschrift war verschwunden. Wenn Malachias sie hat, ist sie jetzt wieder in der Bibliothek, sagte William. Und wenn Benno sie hat, wird er sie bestimmt nicht in seiner Zelle versteckt haben, wo wir sofort nachsuchen würden, sondern woanders. Wir sind Tölpel, beide. Wir sollten auf Jahrmärkten auftreten. Da hätten wir Erfolg. Die Verhandlung gegen Remigius war schon im Gange, als wir eintrafen. Bernagi thronte hinter dem großen Nussbaumtisch, flankiert von zwei Prälaten der päpstlichen Legation als beisitzenden Richtern. Remigius stand vor dem Tisch, in Ketten, gekrümmt, voller Angst, links und rechts bewacht von zwei Bogenschützen. Ungläubig und hasserfüllt blickte er auf Salvatore, der gerade vom Inquisitor vernommen wurde. Salvatore, auch er in schweren Eisenketten, glich mehr denn je einem geschundenen Tier. Die seltsam verrenkten Glieder verrieten deutlich, wie grauenhaft sein nächtliches Verhör gewesen sein musste. Weiterhin hast du gestern Nacht ausführlich geschildert, wie du Remigius bei den Dolzianern getroffen hast. Stimmt das? Ui. Und wie ihr euch retten konntet nach der Schlacht der Monte Rebello und dass ihr dann Zuflucht fandet im Konvent von Cassano. Richtig. Außerdem hast du bestätigt, dass Remigius kurz vor Dolcinos Gefangennahme von diesen einige Briefe erhalten hat, um sie gewissen Leuten zu überbringen, die du nicht kennst. Na, Ja. Und dass der Zellerat diese Briefe immer bei sich getragen hat, weil er nicht wagte, sie den Adressaten zuzustellen und dass er sie bei seiner Ankunft in dieser Abtei, da er sie weder behalten noch vernichten wollte, dem Bibliothekar übergeben hat, dem Bruder Malachias, damit dieser sie irgendwo in einem unzugänglichen Winkel des Edifiziums verberge. Stimmt das? Wo ist sie? Du Schlange! Du treulose Kreatur! Du infame Bestie! Ich war dir Vater und Freund und Beschützer! Und so dankst du's mir jetzt! Signore Miglio, wie ich konnt, war ich dein, was mir teuer und lieb, aber weiß doch, wie es geht. Qui non habet caballum, vagat cum pede. Meinst wohl, du könntest dich retten auf diese Weise. Hast du denn nicht begriffen, dass du genauso als Ketzer verretten wirst? Sag ihnen, dass du nur unter der Folter geredet hast. Sag ihnen, dass du alles nur erfunden hast. Was weiß denn ich, povero Salvatore, wie sie heißen alle. Die hat ihn gefoltert. Der Inquisitor foltert nie. Um den Leib des Angeklagten kümmert sich stets nur der wirkliche Arm. Aber das ist doch dasselbe. Oh nein, also. Nicht für den Inquisitor, der die Hände sauber behält. Und nicht für den Angeklagten, der Inquisitor, wenn der endlich reinkommt und einen unverhofften Erlöser findet, einen Linderer der Qualen, dem er getrost sein Herz öffnen kann. Ihr scherzt. Scheint ja, dass diese Dinge zum Scherzen sind? Wir werden Nachsicht üben, wenn unser Amt es gestattet. Und wir werden mit väterlichem Wohlwollen deinen guten Willen zu würdigen wissen, mit dem du bereit warst, uns dein Herz aufzutun. Aber nun geh, geh wieder in deine Zelle, um zu meditieren und auf die Barmherzigkeit Gottes zu hoffen. Wir haben jetzt eine Frage von weit größerem Gewicht zu erörtern. Remigius, du trugst also Briefe von Fra Dolcino bei dir und übergabst sie deinem Mitbruder, der hier die Bibliothek verwaltet. Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Nicht du bist es, der uns das bestätigen muss, sondern Malachias von Hildesheim. Bruder Malachias, bitte. Der ist doch im Skriptorium. Nein, da siehst du ihn. Jetzt kann Benno tun, was er will. Nein. Malachias, heute da drüben. Nach Salvatores Geständnissen in der Nacht habe ich euch gefragt, ob ihr von dem hier anwesenden Angeklagten jemals Briefe. Malachias! Du hast mir vorhin erst geschworen, dass du nichts gegen mich tun wirst. Es war kein Meineid. Wenn ich etwas gegen dich tun konnte, hatte ich es bereits getan. Die Briefe befanden sich seit heute früh in Bernards Händen. Schon bevor du Severin umgebracht hast. Aber du weißt doch, dass ich Severin nicht umgebracht habe. Du musst es doch wissen, du warst doch schon drinnen. Ich? Ich kam erst herein, als du dich bereits drinnen entdeckt hast. Und wenn auch, was suchtest du in Severins Laboratorium, Remigius? Ich hörte heute Morgen, wie der hier anwesende Bruder William zu Severin sagte, er solle gewisse Schriften sorgsam verwahren. Und ich fürchtete seit heute Nacht, als Salvatore gefasst worden war, es wäre von diesen Briefen die Rede. Also weißt du etwas von diesen Briefen? Von den Briefen später. Ich werde es euch erklären. Ich werde sagen, wie sie in meine Hände kamen. Lasst mich zuerst erklären, was heute Morgen geschah. Ich dachte gleich an diese Briefe, als ich sah, dass Salvatore dem Herrn Inquisitor in die Hände gefallen war. Seit Jahren quält mich der Gedanke an diese Briefe. Und als ich dann hörte, wie Bruder William zu Severin von gewissen Schriftstücken sprach, ich weiß nicht, da packte mich die Angst. Ich dachte, vielleicht hat der Malachias die Briefe loswerden wollen und sie Severin gegeben. Ich wollte sie vernichten und eilte zum Laboratorium. Die Tür stand offen und Severin war schon tot. Und da machte ich mich über seine Sachen her, um diese Briefe zu finden. Nehmen wir an, dass du ungefähr, ich sage ungefähr, die Wahrheit sagst. Du dachtest also, Severin hätte die Briefe und suchtest sie bei ihm. Und warum dachtest du, dass er sie hätte? Und warum hast du vorher die drei anderen Mitbrüder umgebracht? Dachtest du etwa, dass diese Briefe schon länger von Hand zu Hand gingen? Obliegt man etwa in dieser Abtei der Jagd nach Reliquien verbrannter Ketzer? Ich habe keinen umgebracht! Ich habe keinen umgebracht! Davon sprechen wir später. Jetzt sind wir bei den Briefen. Malachias von Hildesheim, Ihr steht hier nicht als Angeklagter. Heute früh habt ihr mir rückhaltlos meine Fragen beantwortet, ohne mir irgendetwas zu verhehlen. Wiederholt uns nun bitte, was ihr heute früh sagtet, und ihr werdet nichts zu befürchten haben. Ich wiederhole, was ich heute früh sagte. Als Remigius damals zu uns gekommen war, begann er sich bald um die Küche zu kümmern. Und so bekamen wir häufig aufgrund unserer Pflichten miteinander zu tun. Als Bibliothekar, müsst ihr wissen, bin ich zuständig für die nächtliche Schließung des Edificiums, mithin auch der Küche. Ich habe keinen Grund zu verhehlen, dass wir bald Freunde wurden, im Geiste der Brüderlichkeit. Auch hatte ich keinerlei Grund, irgendeinen Verdacht gegen ihn zu nähren. Eines Tages sagte er mir, er sei im Besitz von Dokumenten geheimer Natur, die ihm anvertraut worden seien und nicht in falsche Hände geraten dürften. Da ich den einzigen Ort des Klosters verwaltete, der allen anderen verboten ist, bat er mich, ihm diese Dokumente sicher aufzubewahren, verborgen vor jedem neugierigen Blick. Und ich willigte ein, ohne zu ahnen, dass sie ketzerischer Natur sein könnten. Ich las sie auch selber gar nicht, sondern versteckte sie unverzüglich im unzugänglichsten Raum der Bibliothek. Und seit damals habe ich nicht mehr daran gedacht. Bis mich heute früh der Herr Inquisitor darauf ansprach, und da ging ich hin und holte die Dokumente und gab sie ihm. Warum hast du mich nicht informiert über diesen deinen Pakt mit dem Zellerar? Die Bibliothek ist nicht dazu da, das Privateigentum der Mönche aufzubewahren. Herr Abwehr war die Sache damals nicht wichtig genug erschienen. Verzeiht mir, ich habe gefehlt, ohne Absicht. Gewiss, gewiss, wir alle sind überzeugt, dass der Bibliothekar in gutem Glauben gehandelt hat und der Freimut, mit dem er dieses Gericht unterstützt, beweist es. Ich bitte euer Hochwürden brüderlich, ihm jedes kleine Versäumnis von damals nicht nachzutragen. Wir haben Vertrauen zu Malachias. Wir möchten ihn nur noch bitten, uns jetzt unter Eid zu bestätigen, dass diese Schriftstücke hier dieselben sind, die er mir heute früh übergab und die ihm vor Jahren Remigius von Varagine anvertraut hatte. Ich schwöre bei Gott, dem allmächtigen Vater, der Jungfrau Maria und allen Heiligen, dass es dieselben sind und waren. Danke, das genügt mir. Ihr könnt gehen, Malachias von Hildesheim. Du hast ihm die Briefe versteckt und dafür hat er dir in der Küche den Arsch der Novizen gezeigt. Der Zellerar war also nicht nur fleischlicher Sünder zum eigenen Wohl. Er hat sich auch als Kuppler betätigt. Aber den Inquisitor interessiert das überhaupt nicht. Höchstens, soweit es den Akt in Verlegenheit bringt, der auf kaiserlicher Seite. Mich würde interessieren, Bruder William, von welchen Schriften ihr heute Morgen mit Severin spracht, als euch der Zellerar hörte und missdeutete. Er missdeutete mich in der Tat. Wir sprachen von einer Kopie des Traktates von Ayub al-Ruhawi über die Tollwut bei Hunden. Ein äußerst gelehrtes Werk, das ihr gewiss vom Hörensagen kennt und das euch... Es ging also um Dinge, die mit dem vorliegenden Fall nichts zu tun haben. Zurück zu dir, Minoritenbruder Remigius, der du noch viel gefährlicher bist als ein tollwütiger Hund. Hätte dein Mitbruder William in diesen Tagen mehr auf das Geifern der Ketzer geachtet als auf das Geifern der Hunde, so hätte vielleicht auch er entdeckt, welche Schlange sich einzunisten vermochte in dieser Abtei. Zu den Briefen also. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass sie in deinen Händen waren und dass du dich bemühtest, sie zu verbergen, als wären sie schlimmstes Gift. Und dass du sogar gemordet hast. Gemordet hast, sagte ich, damit sie mir nicht in die Hände fielen. Gibst du jetzt zu, dass diese Schriftstücke dir gehören? Und kannst du noch leugnen, unbußfertiger Ketzerbruder, dass du Verkehr und Gemeinschaft hattest mit Dolcinos Sekte der Pseudo-Apostel? Herr Inquisitor, was soll ich tun? Gestehe! Ja, es ist wahr. Ich bin bei Dolcino gewesen. Ich habe seine Verbrechen und seine Freizügigkeiten geteilt. Vielleicht war ich verrückt. Vielleicht verwechselte ich die Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus mit dem Bedürfnis nach Freiheit und mit dem Hass auf die Bischöfe. Ja, es ist wahr. Unsere Regel kam unmittelbar von Gott. Und nicht von euch gottverdammten Hunden und Lügenpriestern, die ihr den Gestank des Schwefels um euch verbreitet und nicht den Duft des Weihrauchs. Gemeine Hunde seid ihr, stinkender Unrat, Rabenaas, Knechte der Hure von Avignon. Zur Hölle werdet ihr fahren. Ja, damals glaubte ich. Meine Seele war gläubig. Und auch unser Leib hatte sich erlöst. Wir waren das Schwert des Herrn und mussten auch Unschuldige töten, um euch alle töten zu können. So schnell wie möglich, denn es war Eile geboten. Wir wollten eine bessere Welt errichten. Eine Welt in Frieden und Freundlichkeit. Eine Welt, in der alle glücklich sind. Wir wollten den Krieg vernichten, den ihr mit eurer Habgier in die Welt gebracht habt. Und ihr wollt uns vorwerfen, ihr ausgerechnet, dass wir in unserem Kampf für Glück und Gerechtigkeit zwangsläufig auch ein bisschen Blut vergießen mussten. Es war gar nicht so sehr viel nötig, um schnell zu machen. Und war doch der Mühe wert und genügte das Wasser des Flusses Canasco rot zu färben an jenem Tag von Stavello. Auch unser Blut war dabei. Wir verschonten uns nicht. Unser Blut, euer Blut, viel, viel, rasch. Die Zeiten der Prophezeiung Dolcinos drängten. Es galt, den Lauf der Ereignisse zu beschleunigen. Das reicht. Ich habe von dir ein Geständnis verlangt, nicht einen Aufruf zum Massaker. Aber gut, umso besser. Du bist also nicht nur damals ein Ketzer gewesen, du bist es noch heute. Und du bist nicht nur damals Mörder gewesen, du hast auch weiter gemordet. Nein! Sag uns jetzt, wie du deine Mitbrüder hier in der Abtei ermordet hast und warum. Keinen habe ich ermordet, keinen! Ich greife ungern zu Mitteln, die unsere Kirche stets kritisiert hat, wenn sie vom weltlichen Arm angewandt wurden. Aber es gibt ein Gesetz, dem sich auch meine persönlichen Gefühle zu beugen haben. Der Herr Abt wird uns einen Raum anweisen, wo man die Werkzeuge herrichtet. Nein, Herr Inquisitor, nicht die Folter. Ich werde alles sagen, was du willst. Lieber sofort auf den Scheiterhaufen. Man erstickt, bevor man verbrennt, aber nicht die Folter wie bei Dolcino. Du willst einen Kadaver haben. Und um ihn zu kriegen, musst du mir die Schuld für andere Kadaver aufbürden. Wohl am Kadaver bin ich sowieso bald. Also gebe ich dir, was du willst. Ja. Ich habe Adelmus von Otranto getötet. Aus Hass auf seine Jugend und aus Neid auf seine Geschicklichkeit im Umgang mit Monstern, die mir ähnelten. Mir, dem alten, fetten, kleinen und ignoranten Monster. Ich habe Venantius von Salvemeck umgebracht, weil er so gebildet war und Bücher las, die ich nicht verstand. Ich habe Berengar von Arundel getötet. Aus Hass auf seine Bibliothek, der ich Theologie betrieb, indem ich die viel zu reich gewordenen Kirchen plünderte. Und schließlich habe ich Severin von St. Emmeran erschlagen, weil er Kräuter sammelte. Während wir auf dem Monte Rebello fraßen, was wir in die Finger bekamen, ohne uns groß Gedanken zu machen, ob es giftig war oder nicht. Ich könnte ohne weiteres auch all die anderen hier töten, inklusive den Abt. Ob Papst oder Kaiser, immer hat er sich mit meinen Feinden verbündet. Und immer habe ich ihn gehasst, auch als er mir zu essen gab, weil ich ihm zu essen gab. Genügt dir das? Ach nein. Du willst ja auch wissen, wie ich all diese Mitbrüder umgebracht habe. Wohlan, ich habe sie umgebracht. Warte, indem ich die Kräfte der Hölle beschwor. Indem ich die 1000 Legionen der Hölle benutzte, die ich mir gefügig zu machen verstand, durch die schwarze Magie, die Salvatore mir beigebracht hatte. Um jemanden umzubringen, brauchst du nicht selber Hand anzulegen. Das besorgt der Teufel für dich, wenn du dir den Teufel dienstbar zu machen weißt. Und wie macht man sich dem Teufel dienstbar? Das weißt du doch selber. Man hat nicht so viele Jahre lang Umgang mit Besessenen, ohne ihre Gebräuche zu übernehmen. Du weißt es genau, du alter Apostelschlechter. Du nimmst eine schwarze Katze, nicht wahr? Eine kohlschwarze Katze, an der kein weißes Härchen sein darf, wie du weißt. Und bindest ihr die Pfoten zusammen und bringst sie um Mitternacht an einen Kreuzweg. Und dann rufst du mit lauter Stimme, O Luzifer, Herr der Hölle, ich nehme dich und führe dich ein in den Leib meines Feindes, so wie ich jetzt diese Katze gefangen halte in meinen Händen. Und wenn du meinen Feind zu Tode bringst, werde ich dir an dieser selben Stelle morgen um Mitternacht diese Katze zum Opfer darbringen. Und du wirst tun, was ich dir befehle, denn ich befehle es dir Kraft der Magie. den ich jetzt ausüben werde. Gemäß dem okkulten Buch des Sankt Cyprianus. Im Namen aller Fürsten der höllischen Heerscharen, die ich jetzt anrufen werde, mitsamt ihren Brüdern. Adramelch, Astaroth, Azazel, Abigor, Pecabro nobis, Amon miserere nobis, Asmodeus libra nos abono, Belial eleison, Beelzebub in corruptionem meam intende, Bögimann damnamus dominum, Jazariel annum meum aperiens, Klugeri asperge mich verbote, du et equilator, Blutschädigung! Du zitterst, mein kleiner Ratzon. Merke dir, unter der Folter oder bedroht von der Folter sagt ein Mensch nicht nur, was er getan hat, sondern auch, was er tun wollte oder gerne getan hätte, selbst wenn er sich dessen gar nicht bewusst war. Remigius will jetzt mit ganzer Seele nur noch den Tod. Das Verhör ist beendet. Der Angeklagte wird als geständiger Delinquent nach Avignon überstellt, wo ihm der endgültige Prozess gemacht werden wird, unter strengster Beobachtung aller Regeln der Wahrheitsfindung und des Rechts. Erst nach diesem regulären Prozess wird er dann verbrannt. Er gehört nicht mehr euch, Abt Abu. Er gehört jetzt auch mir nicht mehr. Ich war nur das bescheidene Werkzeug der Wahrheitsfindung. Das Werkzeug des Rechts und seiner Vollstreckung findet sich andernorts. Die Hirten haben ihr Werk getan. Es obliegt jetzt den Hunden, das schwarze Schaf von der Herde zu trennen und es mit Feuer zu reinigen. Die schmerzliche Episode, in der dieser Mann sich uns als Schuldiger zahlreicher Gräueltaten entlarvt hat, ist vorüber. Die Abtei kann wieder in Frieden leben. Die Welt aber, die Welt hat noch keinen Frieden gefunden. Die Welt wird zerrissen von Häresien, deren Urheber Zuflucht finden, selbst noch in den Sälen der Kaiserpaläste. Meine Brüder mögen bedenken, ein Cingulum Diaboli verbindet die perversen Sektierer Dolcinos mit den geehrten und hoch angesehenen Meistern des Kapitels zu Perugia. Wieder verwirren sich meine Gedanken. Trafen wir Benno im Refektorium vor dem Abendmahl? Nachher? Oder erst in der Kirche zu komplett? Bevor Jorge von Burgos, aufgefordert vom Abt, diesen Tag mit einer gewaltigen Predigt beendete. Benno? Bruder William? Benno, wo ist das Buch? Welches Buch? Benno, keiner von uns beiden ist ein Dummkopf. Ich spreche von dem Buch, das wir heute bei Severin suchten. Ich habe es leider nicht erkannt. Du aber hast es sehr wohl erkannt. Du hast es geholt, als wir weg waren. Wie kommt ihr darauf, dass ich es geholt habe? Ich denke es. Wo ist es? Das kann ich nicht sagen. Wenn du es nicht sagst, spreche ich mit dem Abt darüber. Genau das Verbot des Abtes hindert mich, es zu sagen. Nachdem wir uns heute Mittag getrennt haben, ist etwas geschehen, das ihr wissen müsst. Durch Berengars Tod war der Posten des Bibliothekarsgehilfen frei geworden. Heute Nachmittag hat Malachias mir diesen Posten angeboten. Gerade vor einer halben Stunde hat der Abt seine Zustimmung erteilt. Und morgen früh werde ich, wie ich hoffe, in die Geheimnisse der Bibliothek eingeweiht. Ja, Bruder William, ich habe das Buch geholt. Ich hatte es unter der Matte in meiner Zelle versteckt, ohne es anzusehen, weil ich wusste, dass ich von Malachias beobachtet werde. Nach einer Weile kam er und machte mir das besagte Angebot. Und da habe ich natürlich getan, was ich für einen Bibliothekarsgehilfen gehört. Ich habe ihm das Buch ausgehändigt. Aber Benno, Gestern und vorgestern habt ihr noch gesagt, dass ihr vor Wissbegier brennt und nicht wollt, dass die Bibliothek Geheimnisse hütet, statt sich den Forschern aus aller Welt zu öffnen. Tut mir leid, ich bin in Eile. Hudson, lass ihn, es hat keinen Zweck. Er ist zur anderen Seite übergelaufen und ist jetzt selbst der Hüter jener Geheimnisse, die er so brennend gern erfahren wollte. Und kann sie, während er sie vor anderen verbirgt, jetzt selbst nach Herzenslust erforschen. Aber Benno sprach doch im Namen aller Forschenden. Vorher. Bruder William, ich sah euch mit Benno reden. Ist es wahr, dass Malachias den Benno... Es ist wahr, Amarus. Der gute Malachias hat sich heute allerhand feine Sachen geleistet. Wenn es eine Gerechtigkeit gäbe, müsste ihn heute Nacht der Teufel holen. Dazu. Dies ist kein Abend, um aufzubleiben. Morgen früh sollten wir pünktlich zur Mette sein, denn danach werden Michael und die Minoriten aufbrechen nach Avignon gegen meinen Rat. Wird auch der Inquisitor aufbrechen mit seinen Gefangenen? Vielleicht noch vor Michael. Hier hat er alles erreicht. Und er wird in Avignon sein wollen, bevor Michael dort eintrifft, um dafür zu sorgen, dass dessen Ankunft zusammenfällt mit dem Prozess gegen Remigius, den Minoriten, Ketzer und Mörder. Der Scheiterhaufen des Zellerars wird als Versöhnungsfackel die erste Begegnung Michaels mit dem Papst überstrahlen. Und was wird mit Salvatore geschehen? Und mit dem Mädchen? Salvatore wird den Zellerar begleiten. Denn er muss gegen ihn aussagen im Prozess. Vielleicht schenkt ihm Bernard dafür das Leben. Vielleicht lässt er ihn entfliehen, um ihn auf der Flucht erschlagen zu lassen. Oder er lässt ihn wirklich laufen. Denn einer wie Bernard interessiert sich nicht für einen wie Salvatore. Und das Mädchen? Ich sagte schon, sie ist verloren. Verbranntes Fleisch. Sie wird als Erste brennen. Sehr bald schon. Irgendwo auf dem Wege nach Avignon, zur Erbauung eines Katara-Dorfes an der Küste. Aber kann man denn gar nichts tun, um sie zu retten? Kann der Abt nicht ein Wort einlegen? Schließlich ist sie als einzige von den dreien wirklich unschuldig. Du glaubst im Ernst, nach allem, was geschehen ist, dass der Abt sein verbliebenes bisschen Prestige für eine Hexe aufs Spiel setzen würde? Immerhin hat er Hubertine entfliehen lassen. Hubertine war ein Mönch in seiner Abtei. Und gegen ihn lag nichts vor. Die ganze Nacht lang biss ich in die Matratze, ohnmächtig, verzweifelt, und konnte noch nicht einmal ihren Namen rufen. Von der einzigen irdischen Liebe in meinem Leben kannte ich nicht und erfuhr ich nie den Namen. Zu Beginn der Frühmette war Malachias nicht da. Alle bemerkten es. Der Abt schien beunruhigt. Jorge tastete immer wieder nach dem leeren Platz neben ihm, auf dem sonst Malachias saß. Schließlich gab der Abt das Zeichen zum Beginn. Aber erst nach dem Gottesdienst, während eines Graduales, das der Abt noch zusätzlich angestimmt hatte, tauchte Malachias auf. Saß plötzlich, wo er immer gesessen hatte. Aber er schwankte. Er schwankte immer deutlicher. William drängte sich durch das Gestühl. Malachias? Malachias! Er hatte mich gewarnt. Es hatte wirklich die Kraft von 1000 Skorpionen. Wer hat dich gewarnt? Seine Zunge war schwarz. Die ersten drei Finger der rechten Hand waren an den Kuppen schwarz. Herr Inquisitor, wer hat denn den hier getötet? Nachdem ihr doch den Mörder so trefflich gefunden und in Gewahrsam genommen habt. Ich habe niemals behauptet, alle Übeltäter überführt zu haben, die in dieser Abtei ihr Unwesen treiben. Die Rechtlichen muss ich der Strenge oder der übertriebenen Nachsicht des Herrn Abtes überlassen. Nie wird es enden. O Herr, vergib uns allen. Wieder verwirren sich meine Gedanken. War es vor oder nach Laudes, dass der Abt den Glasermeister Bruder Nicolas von Morimont als den neuen Zellerar einsetzte? Dass er Benno Anweisungen gab? Achte darauf, dass niemand allein in die Bibliothek geht. Ich bin noch nicht in die Geheimnisse eingeweiht. Niemand hat gesagt, dass du es werden wirst. Du bist entbunden vom Vespergebet, denn zu jener Stunde wirst du das Edificium abschließen. Und wie komme ich dann heraus? Richtig. Ich werde die Türen verschließen. Später. Geh. Dann die Fraktion der Italiener, die miteinander über den Nachfolger von Malachias tuschelten. Das Problem ist nicht der Nachfolger, sondern der Abt. Sie werden weiteres Unrecht begehen. Wie damals. Zu meiner Zeit. Man muss sie aufhalten. Dann wir beide. Ich weiß nicht mehr wo. Ratlos. Die Skorpione. Angekündigt von der fünften Posaune. Aber wer hat Malachias gewarnt? Bei der sechsten Posaune kommen Rosse. Und die darauf sitzen, haben feurige... Also achten wir auf die Pferdestelle. Und bereiten uns auf die siebte Posaune vor. Noch zwei Leichen. Wer sind die Kandidaten? Über das Finis Afrika weiß nur noch einer Bescheid, der Abt. Wir müssen ihn warnen. Wovor? Dann den neuen Zellerar in der Krypta getroffen, wo er kostbare Reliquienbehälter polierte. Es ist ein Unterschied, ob man Gehilfe des Bibliothekars ist oder Bibliothekar. Traditionsgemäß wird der Bibliothekar später Abt. Ach so, deshalb ist der Posten so begehrt. Abo war also vorher Bibliothekar. Nein, der nicht. Der kam von außerhalb. Illegitimer Sohn eines großen Herrn, so sagt man. Als Alinardus Bibliothekar werden sollte, vor 50 Jahren, wurde es ein anderer. Wer? Wer? Niemand weiß es mehr. Aber der verschwand. Was weiß ich wie. Und der Nachfolger war schon todkrank, als er anfing. Der starb bald. Und dann kam Malachias. Und dann die Totenfeier für ihn. Ich saß ganz still hinten in einer Ecke der Kirche. Mein Meister wühlte im Skriptorium noch einmal den Katalog durch. Und ich, erschöpft, angespannt, erregt, ich schlief ein. Hatte plötzlich während des Gesanges einen Traum. Oder soll ich sagen, eine Vision. Ein Hahn in den Armen des Mädchens. Pechschwarz und wunderschön wie eine Katze von gleicher Farbe. Da stürzten sich alle auf sie, um sie zu strafen. Johannes der Täufer köpfte sie. Abel erschlug sie. Adam verjagte sie aus dem Paradies. Nebukadnezar schrieb ihr mit flammender Hand geheimnisvolle Tierkreiszeichen auf die Brust. Elias entführte sie auf einem feurigen Wagen. Noah ertränkte sie in der Sintflut. Lot verwandelte sie in eine Salzsäule. Susanna beschuldigte sie der Lüsternheit. Josef betrog sie mit einer anderen. Hanania steckte sie in den Ofen, Samson legte sie in Ketten. Paulus geißelte sie, Petrus kreuzigte sie mit dem Kopf nach unten, Stephanus steinigte sie, Laurentius verbrannte sie auf einem Rost, Bartholomäus häutete sie, Judas verriet sie, Remigius schickte sie auf den Scheiterhaufen und Petrus leugnete alles. Doch damit nicht genug. Warfen sich alle auf ihren geschundenen Leib, entleerten den Darm über ihr, furzten ihr ins Gesicht, urinierten ihr auf den Kopf, spien ihr auf die Brust, rissen ihr die Haare aus und zerfetzten ihr den Rücken mit brennenden Ruten. Der einst so schöne und zarte Leib des Mädchens löste sich auf und zerfiel in Knochenfragmente, die Ubertin mit seinen langen weißen Fingern noch einmal zerbrach und küsste, bevor sie sich auf die kristallenen und goldenen Reliquienschreine in der Krypta verteilten. Was du geträumt hast, erinnert mich an die Zöner Cypriani. Travestie der Heiligen Schrift. Du hast sie sicher irgendwann gelesen. In jedem Kloster gibt es offen oder geheim Abschriften. Und du hast eben, was du erlebt hast, mit Hilfe des seligen Cyprian weitergeträumt. Azon, dein schlafender Geist hat in wenigen Augenblicken mehr aufgedeckt als mein wacher Geist in den letzten 6 Tagen. Wirklich? Ja, dein Traum hilft mir weiter. In dem aufgeschlagenen Buch auf dem Platz von Venantius habe ich einen Hinweis auf die Zöner Cypriani gesehen. Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt finde ich das Buch auch endlich im Katalog. Hier ist es aufgeführt. Der Anfang arabisch. Und um den eigentlichen Inhalt zu verdecken. Zöner Cypriani. Dann der verängstigte neue Bibliothekarsgehilfe Benno. Bruder William, bitte. Sie haben nun auch Malachias umgebracht. Jetzt bin ich derjenige, der zu viel weiß. Ich bin den Italienern ein Dorn im Auge. Sie wollen keinen Ausländer mehr als Bibliothekar. Ich glaube, die anderen sind genau deswegen aus dem Weg geräumt worden. Ich habe euch nie von Alinardos Hass auf Malachias erzählt, von seinem unversöhnlichen Groll. Wer war es, der Alinardos damals den Bibliothekarsposten weggeschnappt hatte? Das weiß ich nicht. Er spricht immer nur sehr vage davon. Das muss schon lange her sein. Bestimmt sind inzwischen alle tot. Aber die Gruppe der Italiener um Alinardos sprach von Malachias häufig wie von einem Strohmann, den ein anderer eingesetzt hatte und lenkte, mit Wissen des Abtes. Ich bin da unversehens in einen Machtkampf zwischen 2 Fraktionen hineingeraten. Erst heute Morgen ist mir das klar geworden. Italien ist ein Land voller Verschwörer. Hier werden sogar die Päpste vergiftet. Was wird aus einem armen kleinen Mönch wie mir? Gestern dachte ich noch, es ginge bloß um das Buch. Jetzt bin ich mir dessen nicht mehr so sicher. Das Buch war vielleicht nur ein Vorwand. Ihr habt ja gesehen, es hat sich wiedergefunden und Malachias musste trotzdem sterben. Ach, Bruder William, was soll ich nur tun? Ich möchte fliehen. Was ratet ihr mir? Dich erstmal zu beruhigen. Jetzt willst du auf einmal meinen Rat. Sieh an. Gestern fühltest du dich noch fast als Herr der Welt. Dummkopf, wir hätten das letzte Verbrechen verhindern können, wenn du mir gestern geholfen hättest. Du warst es, der Malachias das tödliche Buch gegeben hat. Aber sag mir jetzt wenigstens eins. Hast du das Buch in die Hände genommen? Hast du es berührt? Hast du es gelesen? Wie kommt es, dass du noch lebst? Ich habe es nur kurz aufgeschlagen, gerade lange genug, um festzustellen, dass es keinen Titel trug. Und ich habe auch die erste Seite zu lesen versucht, aber um ehrlich zu sein, ich kann nicht besonders gut Griechisch. Ich hätte mehr Zeit dafür gebraucht. Außerdem gab es da noch eine andere Besonderheit, gerade bei den griechischen Seiten. Ich habe den Text nicht ganz durchgeblättert, weil es nicht ging. Die Seiten waren wie durchtränkt von Feuchtigkeit. Sie ließen sich kaum voneinander lösen. Zumal das Pergament irgendwie seltsam war. Weicher als sonst Pergamente. Die Art, wie die erste Seite zerfaserte, fast zerfiel, das war, nun ja, eben seltsam. Seltsam. Denselben Ausdruck benutzte auch Severin. Das Pergament sah nicht wie Pergament aus, eher wie Stoff, aber viel dünner. Carta linter, oder wie die Spanier sagen, Pergamino de Pano, Leinenpapier. Hast du das noch nie gesehen? Gehört habe ich schon davon. Aber gesehen habe ich es, glaube ich, noch nie. Es soll sehr teuer sein und sehr empfindlich. Deswegen wird es selten benutzt. Der Araber stellen Sie, nicht wahr? Sie waren die Ersten, aber es wird auch hier in Italien hergestellt, in Fabriano und auch... Aber ja, natürlich. Was für eine schöne und interessante Entdeckung. Bravo, Benno. Jetzt wird mir vieles klar. Ich danke dir. Und hab keine Angst mehr. Du bist außer Gefahr. Wirklich, William? Seid ihr sicher? Und irgendwann noch die Unterredung mit dem Abt. Ich glaube, es war von Anfang an falsch, einen unserem Orden Fernstehenden zu bitten, wie klug und vertrauenswürdig er auch sein mochte, einen Vorfall zu untersuchen, der allein in meine Zuständigkeit fällt. Aber ihr habt es ja nun entdeckt. Ihr habt es mir auch gesagt. Ich dachte gleich, dass es um eine Verletzung des Keuschheitsgebotes ging. Und ich wollte, unklugerweise, dass mir ein anderer sage, was ich unter dem Siegel des Beichtgeheimnisses erfahren. Wohlan, ihr habt es mir nun gesagt. Ich bin euch dankbar für alles, was ihr getan habt oder zu tun versuchtet. Das Treffen der beiden Legationen ist vorüber, eure Mission in dieser Abtei ist beendet. Ihr werdet gewiss schon dringlich am Hofe des Kaisers erwartet. Auf einen Mann von euren Qualitäten verzichtet man ungern lange. Ich erteile euch die Erlaubnis zur Abreise aus der Abtei. Für heute ist es vielleicht zu spät. Ich möchte nicht, dass ihr nach Sonnenuntergang noch unterwegs seid. Die Straßen sind unsicher. Brecht morgen früh zeitig auf. Nein, dankt mir nicht. Es war mir ein Vergnügen, euch als Bruder unter den Brüdern hier zu haben und euch zu beehren mit unserer Gastlichkeit. Ihr könnt euch zurückziehen mit eurem Schüler, um euer Reisegepäck zu richten. Wir verabschieden werden wir uns morgen früh bei Sonnenaufgang. Nehmt meinen Dank aus vollem Herzen. Natürlich braucht ihr eure Untersuchung nicht länger fortzusetzen. Stört die Mönche nicht weiter. Geht unbesorgt. Jetzt sind wir also rausgeworfen. Jetzt haben wir nur noch diese Nacht, Watson. Beim Abendessen fehlte Jorge. Ich habe ihn vor 2 Stunden zum Abt geführt. Und Bruder Nikolaus? Und ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jorge fehlte auch zur Komplett. Spreche jetzt jeder für sich ein besonderes Gebet zum Heil unseres Mitbruders Jorge von Burgos. Glaubst du etwa, William, dass Ambo nicht weiß, wo Jorge steckt? Vielleicht weiß er sogar, dass Jorge von dort, wo er steckt, niemals wiederkehren wird. Vielleicht hat der Alte zu viel gewollt. Rekapitulieren wir. Vor einer Stunde ist der Abt hinüber ins Edificium gegangen, um es zu schließen. Er hätte durch Sossarium zurückkehren müssen. Er ist nicht zurückgekehrt. Und wir hocken bei den Pferden und warten. Herr Bonello. Aber worauf eigentlich? Gottes Barmherzigkeit schenkt uns jetzt jedenfalls eine schöne Gewissheit. Welche? Dass Bruder William von Baskerville, der inzwischen alles begriffen zu haben glaubt, leider immer noch nicht weiß, wie man ins Finis Afrika eintritt. Tertius Equi. Was? Ach, nichts. Drüben in der Reihe hat das dritte Pferd gewiehert. Da ist mir der arme Salvatore eingefallen. Der wollte mit dem Pferd irgendeinen verrückten Zauber anstellen. Und in seinem Küchenlatein sagte er Tertius Equi. Das wäre das U. Das U? Weil doch Tertius Equi nicht das dritte Pferd heißen würde, sondern der dritte von Pferd. Und der dritte Buchstabe von Equus ist das U. Seine Kinderei verzeiht. Gott segne dich. Natürlich, Suppositio Materialis, der Satz, ist der Diktor aufzufassen und nicht die Re. Oh, war ich blöde. Mein guter Junge, zum zweiten Mal spricht heute die Wahrheit aus deinem Mund. Zuerst im Traum und jetzt im Wachen. Rasch lauf in deine Zelle, hol die Lampen. Lass dich nicht sehen und komm gleich zurück zu mir in die Kirche. Ich erwarte dich vor dem Eingang zum Ossario. Los, frag nicht weiter. Mach schnell. Und wenn uns der Abt begegnet? Tun wir, als wären wir zwei Gespenster. Hier ist die Tür. Geheimgang direkt nach oben in den zugemauerten Raum geben. Du hörst, es gibt ihn. Und wer steckt darin? Der andere, in der Falle. Bald ohne Luft. Retten wir ihn. Geht nur von unten. Dort muss ein Mechanismus sein. Schnell weiter. Der Spiegel. Primum et septimum de quatuor heißt nicht der erste und der siebente der vier, sondern von der vier. Von dem Wort quatuor. Wir müssen oben in der Inschrift über dem Spiegel also den ersten und den siebten Buchstaben von quatuor bewegen. Das Q und das R. Halte deine Lampe ruhig, Tölpel. Willst du die Bibliothek anzünden? Verzeihung. Lass, zünd sie nicht wieder an. Meine Lampe genügt. Nimm sie. Leuchte mir, dass ich das Q und das R finde. Er dreht sich. Der Spiegel dreht sich. Eine Tür. Finis Africae. Bücher. Bücher. Finsternis, Staub, Moder. Halte die Lampe höher. Sieh, wer hinter dem Tisch sitzt. Bist du es? William von Baskerville? Du und dein Knabe? Guten Abend, ehrwürdiger Jorge. Ich habe dich seit heute Nachmittag erwartet. Ich wusste, dass du kommen würdest. Und der Abt? Ist er es, da unten auf der Geheimtreppe? Lebt er noch? Ich dachte, er sei schon erstickt. Ich möchte ihn retten. Du kannst von hier aus öffnen. Nein, nicht mehr. Der Mechanismus wird von unten bedient. Man drückt auf den Grabstein in der Mauer, worauf sich hier oben ein Hebel löst, der eine Tür öffnet. Drüben, hinter dem Schrank. Du siehst dort neben dem Schrank ein Rad mit zwei Gegengewichten, das den Mechanismus von hier aus steuert. Als ich vorhin hörte, wie sich das Rad bewegte, wusste ich, dass der Abt unten eingedrungen war. Ich gab dem Seil, an dem die Gewichte hängen, einen kräftigen Ruck, sodass es zerriss. Nun ist der Geheimgang von beiden Seiten versperrt. Du könntest die Apparatur nicht wieder zusammenfügen. Der Abt ist ein toter Mann. Warum hast du ihn getötet? Heute Nachmittag, als er mich rufen ließ, sagte er mir, er habe dank deiner Enthüllungen alles durchschaut. Er wisse nur noch nicht, was ich zu schützen versuchte. Er hat nie richtig begriffen, was für Schätze diese Bibliothek enthält und welchen Zwecken sie dient. Er wollte, dass ich ihm erkläre, was er noch nicht wusste. Er verlangte die Öffnung des Finis Africae. Die Italiener hatten ihn aufgefordert, dem von mir und meinen Vorgängern hier genährten Geheimnis, wie sie es nannten, ein Ende zu setzen. Sie beben vor Gier nach Novitäten. Und da musstest du dem Abt versprechen, hierher zu gehen und deinem Leben ein Ende zu setzen, wie du es mit dem Leben der anderen getan hast, damit die Ehre der Abtei gewahrt bleibe und niemand etwas erfahre, nicht wahr? Du sagtest ihm, wie er hierher kommen könnte, um es später zu kontrollieren. Doch statt hier drinnen deinem Leben ein Ende zu setzen, hast du auf ihn gewartet, um ihn zu töten. Dachtest du nicht, dass er durch den Spiegel hereinkommen könnte? Nein, Abo war zu klein von Statur. Er hätte die Inschrift nicht ohne fremde Hilfe erreichen können. Ich nannte ihm die Geheimtreppe, die ich als einziger in der Abtei noch kannte. Sie war es, die ich seit Jahren benutzt habe. Sie ist bequemer im Dunkeln. So, hast du ihn also herbestellt, um ihn zu töten? Ich konnte mich nicht mehr auf ihn verlassen. Er hatte Angst. Du hast ihn seit 40 Jahren benutzt. Als du damals spürtest, dass dein Augenlicht nachließ und du die Bibliothek nicht länger würdest beherrschen können, hast du planvoll gehandelt. Du hast einen Mann deines Vertrauens zum Abwählen lassen. Du hast dafür gesorgt, dass dein Nachfolger in der Bibliothek erst ein Schwerkranker wurde, den du nach Belieben instruieren konntest, und dann Malachias, der vollkommen von dir abhängig war und keinen Schritt tun konnte, ohne dich vorher zu fragen. 40 Jahre bist du der heimliche Herrscher der Abtei gewesen. Das war es, was die Gruppe der Italiener begriffen hatte. Das war es, was Alinardus immerfort wiederholte, doch niemand hörte auf ihn, weil er als schwachsinnig galt, nicht wahr? Aber nun hast du auch mich erwartet. Und den Eingang durch den Spiegel konntest du nicht blockieren, weil der Mechanismus eingemauert ist. Warum hast du mich erwartet? Wie konntest du so sicher sein, dass ich kommen würde? Vom ersten Tag an war mir klar, dass du die Sache aufklären würdest. Ich merkte es an deiner Stimme, an der Art, wie du den Mönchen Fragen stelltest, immer die richtigen. Aber nie fragtest du nach der Bibliothek, als wären dir die Geheimnisse längst bekannt. Eines Nachts klopfte ich an deine Zellentür und du warst nicht da. Sicherlich warst du hier. Aus der Küche waren zwei Lampen verschwunden. Ich hörte es von einem der Diener. Als ich dich schließlich mit Severin über ein seltsames Buch reden hörte, vorgestern vor dem Kapitelsaal, da wusste ich, dass du mir auf der Spur warst. Aber du hast es geschafft, mir das Buch zu entziehen. Du bist zu Malachias gegangen, der bis zu diesem Moment noch gar nichts begriffen hatte. Der Dummkopf war in seiner Eifersucht immer noch von dem Gedanken besessen, Adelmus habe ihm seinen geliebten Berengar weggenommen, den es allmählich nach jüngerem Fleisch verlangte. Er verstand nicht, was Venantius mit der Sache zu tun hatte. Und du hast ihm den Kopf noch mehr verdreht. Du hast ihm gesagt, Berengar habe sich auf ein Verhältnis mit Severin eingelassen und habe ihm zur Belohnung ein Buch aus dem Finis Africae gegeben. Ich weiß nicht genau, was du ihm eingeredet hast. Jedenfalls ist daraufhin Malachias, rasend vor Eifersucht, zu Severin gelaufen und hat ihn erschlagen. Aber er hatte nicht mehr die Zeit, nach dem Buch zu suchen, weil plötzlich Remigius erschien. War es so? Mehr oder minder. Allerdings wolltest du nicht, dass Malachias starb. Wahrscheinlich hat der Gute niemals die Bücher im Finis Africae angerührt. Er vertraute dir und gehorchte deinen Verboten. Er beschränkte sich darauf, jeden Abend die Kräuter herzurichten, um eventuelle Eindringlinge abzuschrecken. Die Kräuter bekam er von Severin. Deswegen hat ihn auch Severin an jenem Morgen hereingelassen. Er dachte, Malachias sei gekommen, um wie gewöhnlich die Kräuter zu holen, die er ihm jeden Tag frisch zubereiten musste, auf Geheiß des Arztes. Habe ich es erraten? Du hast es erraten. Ich wollte nicht, dass Malachias starb. Ich sagte ihm, er solle das Buch wieder beschaffen, um jeden Preis, und es hierher zurückbringen, ohne es aufzuschlagen. Ich sagte ihm, es habe die Kraft von 1000 Skorpionen. Doch zum ersten Mal in seinem Leben wollte der Dummkopf selbstständig handeln. Ich wollte seinen Tod nicht. Er war ein getreuer Handlanger. Aber lass mich nicht wiederholen, was du längst weißt. Ich will deinen Stolz nicht nähren. Dafür sorgst du schon selbst. Heute Morgen im Skriptorium hörte ich, wie du den jungen Benno nach der Zöna Cypriani fragtest. Da wusste ich, dass du der Wahrheit bereits sehr nahe warst. Ich weiß nicht, wie du das Rätsel des Spiegels gelöst hast, aber als ich von dem Abt erfuhr, dass du ihm gegenüber das Finis Africae erwähnt hattest, war ich sicher, dass du binnen kurzem hier auftauchen würdest. Darum habe ich dich erwartet. Und nun sage mir, was du hier willst. Ich will etwas sehen. Ich will den letzten Text jenes Bandes sehen, der vorher einen arabischen Text und eine Bearbeitung oder Abschrift der Zöner Cypriani enthält. Ich will jene alte griechische Handschrift sehen, die vermutlich von einem Araber oder Spanier angefertigt worden ist und die du gefunden hast, als du dich damals in deine Heimat schicken ließest, um die schönsten Kodizes der Apokalypse aus Leon und Kastilien einzusammeln. Eine Beute, die dir Ruhm und Achtung eintrug in dieser Abtei und den Posten des Bibliothekars, obwohl der eigentlich dem 10 Jahre älteren Alinardus gebührt hätte. Ich will den griechischen Kodex sehen, der auf Leinenpapier geschrieben wurde, das damals noch überaus selten war, aber genau in Silos hergestellt wird, in der Nähe von Burgos, deiner Heimat. Ich will das Buch sehen, das du hier verwahrst, seit du es gelesen hast, weil du nicht willst, dass andere es lesen. Das Buch, das du hier mit Hilfe allerlei raffinierter Machenschaften versteckt hältst und nicht zerstörst, weil einer wie du keine Bücher zerstört, sondern hütet und vor fremden Blicken bewahrt. Ich will das zweite Buch der Poetik des Aristoteles sehen, das für alle Welt als verschollen oder niemals geschrieben gilt und dessen womöglich letzte Abschrift du hütest. Was für ein großartiger Bibliothekar du geworden wärst, William von Baskerville. So weißt du nun wirklich alles. Komm, setz dich und lies. Hier ist dein Preis. Lies nur. Blättere, William von Baskerville. Du hast gewonnen. Im ersten Buch haben wir die Tragödie behandelt und dargelegt, wie sie durch Erweckung von Mitleid und Furcht eine Reinigung von eben diesen Gefühlen bewirkt. Hier wollen wir nun, wie versprochen, die Komödie behandeln, nebst der Satire und dem Mimus, und darlegen, wie sie durch Erweckung von Vergnügen am Lächerlichen zu einer Reinigung von eben diesen Leidenschaften führt. Inwiefern diese Leidenschaft der Beachtung wert ist, haben wir schon im Buch über die Seele gezeigt. Insofern nämlich der Mensch als einziges aller Lebewesen zum Lachen fähig ist. Lies weiter. Blättere. Es ist dein. Du hast es dir weidlich verdient. Du kannst es nicht sehen, aber ich trage Handschuhe. Mit den so bewehrten Fingern kann ich die feuchten, verklebten Seiten nicht voneinander ablösen. Ich müsste mit bloßen Händen weitermachen. Ich würde mir dabei die Finger an der Zunge benetzen, wie ich es unwillkürlich heute früh im Skriptorium tat, wodurch mir auch dieses Rätsel mit einem Mal aufging. Und ich würde so lange weiterblättern, bis mir genügend Gift in den Mund gelangt wäre. Ich spreche von jenem Gift, das du vor langer Zeit aus Severins Laboratorium gestohlen hast, um es eines Tages zu benutzen, sobald dir jemand gefährlich zu werden drohte. Vor einigen Tagen war es nun soweit, als einerseits Venantius durch seine Forschungen allzu nahe an die Thematik dieses Buches herankam und andererseits Berengar aus Leichtsinn, aus Eitelkeit, aus dem Bedürfnis, Adelmus zu imponieren, sich als nicht so verschwiegen erwies, wie du gehofft hattest. Du bist hergegangen und hast deine Falle gelegt, gerade noch rechtzeitig. Denn kurz darauf gelang es Venantius, hier einzudringen. Er nahm das Buch, blätterte es begierig durch, verschlang es beinahe physisch, fühlte sich bald darauf unwohl, lief in die Küche, um einen Schluck Wasser zu trinken und starb. Täusche ich mich? Nein. Sprich weiter. Der Rest ist einfach. Berengar fand den toten Venantius in der Küche, fürchtete, bei einer Untersuchung des Falles werde herauskommen, dass Venantius infolge seiner Berengars Enthüllungen gegenüber Adelmus ins Edificium eingedrungen war, wusste nicht, was er tun sollte, lud sich kurz entschlossen den Leichnam auf die Schultern und warf ihn draußen in den Schweineblutbottich, hoffend, dass alle denken würden, Venantius sei versehentlich darin ertrunken. Und woher weißt du, dass es so war? Du weißt es selbst. Ich habe gesehen, wie du reagiert hast, als man in Berengars Zelle ein blutiges Leintuch fand. Der Unbedachte hatte sich mit dem Tuch die Hände gereinigt, nachdem er Minantios Leiche in den Bottich geworfen hatte. Da er jedoch verschwunden war, konnte er nur mit dem Buch verschwunden sein, das nun wohl auch seine Neugier geweckt hatte. Und so dachtest du, dass man ihn irgendwo finden werde, aber nicht blutig, sondern vergiftet. Der Rest ist klar. Severin fand das Buch, da Berengar erst ins Laboratorium gegangen war, um es in Ruhe zu lesen. Malachias erschlug Severin, angestachelt von dir, und starb dann selbst beim Versuch herauszufinden, was es auf sich hatte mit dem verbotenen Gegenstand, um dessen Willen er zum Mörder geworden war. Somit hätten wir nun für sämtliche Leichen eine Erklärung. Was für ein Dummkopf. Wer? Ich. Wegen eines Satzes von Alinardus hatte ich angenommen, dass die Serie der Verbrechen dem Rhythmus der sieben Posaunen in der Apokalypse folgte. Für Delmus der Hagel. Dabei war es ein Selbstmord. Für Venantius das Blut. Dabei war es eine verrückte Idee von Berengar. Für Berengar selbst das Wasser. Dabei war es ein Zufall. Für Severin der dritte Teil des Himmelsgewölbes. Dabei hatte Malachias die Armillarsphäre nur genommen, weil sie gerade zur Hand war. Und schließlich für Malachias die Skorpione. Warum hattest du ihm gesagt, das Buch habe die Kraft von 1000 Skorpionen? Deinetwegen. Alinardus hatte mir die Idee eingegeben und später hörte ich, dass auch du sie einleuchtend fandest. Da sagte ich mir, dass offenkundig ein göttlicher Plan diese Todesfälle lenkte, für die ich mithin nicht verantwortlich war. Und so warnte ich Malachias, er werde, falls er sich von der Neugier packen ließe, gemäß eben diesem göttlichen Plan zugrunde gehen. Wie es dann ja auch geschah. So war das also. Dann habe ich mir ein falsches Muster zurechtgelegt, um mir die Schritte des Schuldigen zu erklären. Und der Schuldige hat sich diesem falschen Muster angepasst. Und genau dieses falsche Muster hat mich schließlich auf deine Spur gebracht. Es war der Wille des Herrn. Der Herr hat die sieben Posaunen erklingen lassen und du hast, wenn auch im Irrtum, ein fernes Echo ihres Klanges vernommen. Du willst mir einreden, dass diese ganze Geschichte sich nach einem göttlichen Plan ereignet habe, um dir die Tatsache zu verheimlichen, dass du ein Mörder bist. Ich habe niemanden ermordet. Alle sind gemäß ihrem Schicksal aufgrund ihrer Sünden gestorben. Ich bin nur ein Werkzeug gewesen. Es war meine Pflicht, die Bibliothek zu beschützen. Eben warst du noch bereit, auch mich zu töten, auch diesen Jungen. Du bist nur klüger, nicht besser als die anderen. Aber warum? Warum hast du das alles getan? Warum wolltest du dies Buch mehr schützen als andere? Weil es vom Philosophen stammt. Jedes Werk des Aristoteles hat einen Teil der Weisheit zerstört, die in den Jahrhunderten der Christenheit aufgehäuft worden ist. Mittlerweile schwören auf ihn sogar die Päpste und die Heiligen. Jedes seiner Worte hat das Bild der Welt etwas mehr entstellt. Das Bild Gottes indessen hat er noch nicht zu entstellen vermocht. Aber wenn er das Lachen rechtfertigt, er mit seiner Autorität, zerstört er den Glauben. Wer lacht, braucht den Glauben nicht mehr. Deshalb? Deshalb. Ich habe den Willen des Herrn gedeutet und ausgeführt. Aber nun ist es zu Ende. Ich habe dich gefunden, ich habe das Buch gefunden. Und die Toten sind umsonst gestorben. Nicht umsonst. Vielleicht waren es zu viele. Und wäre dir noch geholfen mit einem Beweis, dass das Buch verflucht ist, so hast du ihn damit. Du hast es wieder auf den Tisch gelegt. Ich nehme es mir so, damit die Toten nicht umsonst gestorben sind, wird ein weiterer Tod nicht zu viel sein. Er isst das Buch auf. Du weißt doch, was die Stimme sagt, bevor die siebte Posaune ertönt. Versiegle, was die sieben Donner gesprochen haben. Schreib es nicht auf. Nimm das Buch und verschling es. Es wird dich im Bauche grimmen, aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Siehst du, William, ich versiegle, was dem Willen des Herrn zufolge nicht aufgeschrieben werden sollte. Ich begrabe es in dem Grab, das ich werde. Was macht ihr jetzt ohne eure Lampe? Im Dunkeln bin ich es. der besser sieht. Ach so, und schnell. Er ist schon draußen. Er will uns einschließen. Spiegel, zur Tür! Hier bin ich. Wenn wir uns dagegen stemmen? Geschafft, hinter mir. Hier muss doch noch meine Lampe sein. Zünd sie an, schnell. Er ist in Hispania. Da ist der Leuchte. Leuchte, Azon, er ist gestürzt. Auf ihn! Er hat mir die Lampe aus der Hand geschlagen. Tritt auf die Flammen. Nimm die Kutte. Schlag auf die Flammen. Wasser! Wasser, wir brauchen Wasser! Die Funken. Jetzt brennt schon da drüben. Raus, Azon! Raus, raus! Die Funken, die aus dem Edificium stoben, erreichten jedes Gebäude des Klosters. Die Abtei brannte 3 Tage und 3 Nächte. Vergeblich waren alle Bemühungen. Mein Meister und ich fanden dann im Wald 2 verängstigte Maultiere. Mit dem Rest unserer Habe verließen wir den Ort, wie die anderen, die überlebt hatten. Bruder William brachte mich zurück nach Melk, umarmte mich zum Abschied mit der Herzlichkeit eines Vaters. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Nach vielen Jahren hörte ich, er sei der großen Pest zum Opfer gefallen. Jahrzehnte später reiste ich im Auftrag meines Abtes nach Italien. Ich machte einen Umweg und wühlte in den überwachsenen Trümmern der Abtei. Verlassen und wüst war der Berg. Unter dem Schutt fand ich Reste von verkohlten Pergamenten. Ich nahm sie mit. Ihr Inhalt ergibt keinen Sinn, hat keine Bedeutung. Mir bleibt nur zu schweigen. Bald schon werde ich wieder vereint sein mit meinem Ursprung. Und ich glaube nicht mehr, dass es der Gott der Herrlichkeit ist, von welchem mir die Äbte meines Ordens erzählten. Auch nicht der Gott der Freude, wie einst die minderen Brüder glaubten. Vielleicht nicht einmal der Gott der Barmherzigkeit. Gott ist ein lauter Nichts. Ihn rührt kein Nun, noch hier. Ich werde eingehen in den einfältigen Grund, in die stille Wüste, in jenes Innerste, da niemand heimisch ist. Ich werde eintauchen in die Wüste und öde Gottheit. Darinnen ist weder Werk noch Bild. Kalt ist's in meiner Zelle. Der Daumen schmerzt mich. Ich gehe und hinterlasse dies Schreiben. Ich weiß nicht für wen. Ich weiß auch nicht mehr, worüber. Stat Rosa Pristina Nomine. Nomina nuda tenemus. Die Rose von einst steht nur noch als Name. Uns bleiben nur nackte Namen. Das war Der Name der Rose von Umberto Eco. Vierter Teil des Hörspiels in 4 Folgen nach der deutschen Übersetzung von Burkhard Kröber. Hörspielfassung Richard Hay, Musik Peter Zwetkow. Die Rollen und ihre Sprecher: Azon der Alte, Heinz Moog. Azon der Junge, Christian Schulz. William von Baskerville, Pinkas Braun. Ubertin von Casale, Lukas Ammann. Severin von St. Emmeram, Ernst Jacobi. Bernard Guy, Inquisitor, Richard Münch. Remigius von Varagine, Helmut Stange. Malachias von Hildesheim, Rolf Beusen. Benno von Uppsala, Martin Umbach. Abbo, der Abt, Manfred Steffen. Salvatore, Wolfgang Reichmann. Jorge von Burgos, Paul Hoffmann. Nicolas von Morimont, Stefan Wigger. Aimarus von Alessandria, Wolfgang Hinze. Alinardus von Grotta Ferrata, Wolfgang Büttner, sowie weitere Stimmen von Mönchen. Musikalische Leitung: Ottmar Costa. Tontechnik: Uta von Reken. Toningenieur: Günther Hess. Aufnahmeleitung: Rainer Kositz. Dramaturgische Assistenz: Irene Schuck. Regie: Otto Düben. Sie hörten eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Südwestfunk.